Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Wie kann es anders sein? Direkt aus dem Gym. Heute war Beine dran. Das ist, darf man ja nicht vergessen. Die Beine sind ja die Säulen des Ganzen, auf die das Ganze aufbaut. Deswegen sollte man immer seine Beine trainieren. Auch wenn es im Volksmund wohl heißt, die würde man im Club nicht sehen. Aber da muss ich sagen, das interessiert mich nicht. In den Club gehe ich sowieso nicht. Juckt mich alles nicht. Aus dem Alter bin ich raus. Ja, Männer, ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Sonntag, euch geht's allen gut, ihr seid soweit gut durchgekommen und entspannt. Ja, das Thema des heutigen Videos ist inspiriert von einem Kommentar, blende ich gleich ein, da, blende ich gleich ein, von heute Morgen. Und zwar möchte ich mal ein, geht's da um ein Beispiel von einem Shit-Test. Und dann habe ich auch gleich noch eine Real-Life-Story für euch, wie es mir mal widerfahren ist. Ja, will ich gar nicht lang vorweg schnacken. Blende das gleich mal ein. Und zwar der liebe Dingo 1978 Karlsruhe geschrieben. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, dass ich das hier mal veranschauliche für alle. Aber ich denke, es wird auch in deinem Sinne sein, einfach mal Männern diesen Einblick zu geben. Vielleicht hat der eine oder andere deinen Kommentar ja nicht gesehen. Und hier ist halt wirklich das Interessante. Ich lese einmal vor. Shit-Tests werden gestellt, wenn die Frau meint, du musst jetzt und sofort deine Männlichkeit unter Beweis stellen. Shit-Test wird als notwendig von der Seite der Frau betrachtet, wenn ein Nebenbuhler, ein potenzieller Chat, sie bereits feucht gemacht hat. Sie will praktisch einen Kampf um sie sehen. Sie selber gewinnt immer. Was ist, wenn eine Frau ihren Freund, der bereits 2 Promille schon intus hat, einen Shit-Test vor allen Leuten hinterherwirft? Ja, ich würde sagen, das ist eine wirklich fiese Variante eines Shit-Tests. Ist wirklich eine fiese Variante eines Shit-Tests. Einfach, weil das wirklich erschwerte Bedingungen sind, muss man ganz klar sagen. Fies und erschwert. Wenn du da wirklich jetzt 1,5, 2 Promille auf dem Kessel hast, also wenn ich jetzt an meine Blue Pill Zeit zurückdenke und ich war emotional investiert in meine Freundin, wir hatten viel gemeinsam, was ich dachte, wir bauen gemeinsam auf. Und jetzt hätte sie beispielsweise, ich nehme mal folgendes Beispiel, jetzt hätte sie auf dieser Party, auf der ich schon gut angeschossen gewesen wäre, mit einem Freund oder mit einem irgendeinem Mann geflirtet. So, er hätte jetzt seinen Arm irgendwie um sie gelegt, auf ihren Arsch oder so. Das hätte in meiner Blue-Pill-Konditionierung gereicht, wenn sie das jetzt heraufprovoziert hätte, um meine Reaktion quasi zu testen, um eine echt gefährliche Situation heraufzubeschwören, muss ich wirklich sagen. Also das ist wirklich ein fieser Shit-Test unter erschwerten Bedingungen. Also ich will mal sagen, wie ich möglicherweise reagiert hätte in der Situation, wahrscheinlich mit Aggression, muss ich sagen. Irgendwie hätte ich mir den Typen gepackt, ich hätte ihn über die Tischplatte gebogen und hätte ihm klar machen wollen, was, und das ist meine Frau. Und völliger Schwachsinn, ist mir heute klar. So hätte es sein können. Wenn der Typ jetzt auch eine gewisse Alpha-Mentalität gehabt hätte, hätte er gesagt, was will der Vogel von mir, das lasse ich mir nicht bieten, und hätte entsprechenden Gegendruck aufgebaut. Ja, und schon haben wir hier eine sehr gefährliche Situation. 2 erwachsene Männer, die sich jetzt, die jetzt hier ihren Standpunkt klar machen wollen. Sowas kann schnell mit einem Knockout für den einen oder anderen enden. Und das ist halt weitergehend sehr gefährlich, weil wenn derjenige ausgenockte, ob das nun ich bin oder ob das nun der andere ist, ist ja halt einfach so, der stürzt, schlägt mit dem Kopf irgendwo auf die Tischkante an, steht nie wieder auf. Dann hat ihr Moment des Shit-Tests wirklich eine schreckliche Situation heraufbeschworen. Weil der eine ist tot, der andere geht dafür ins Gefängnis. Tja, und sie geht auf die nächste Party 2 Monate später und lacht sich den nächsten Trottel an. Also das, danke, lieber Dingo 1978 Karlsruhe, für deinen Kommentar. Ich habe den heute Morgen im Bett gelesen. Und da ist mir das gleich durch den Kopf geschossen. Das ist also wirklich, ist wirklich eine hässliche Variante eines Shit-Tests. Sie wird ihren Kampf definitiv bekommen. Also so kann sie die Männer definitiv aufeinander hetzen, wenn sie da solche Spielchen spielt. Und das müssen wir Männer uns bewusst machen. Und deswegen ist auch wieder mein Rat, und das ist auch Teil meiner Red Pill-Philosophie, dass ich wirklich sage, ich investiere nicht mehr emotional in eine Frau. Ich will auch keine Beziehung mit einer Frau mehr. Und wenn ich mit einer Frau gemeinsam auf irgendeine Party gehen würde, auf so eine Veranstaltung, wo man solchen Situationen möglicherweise ausgesetzt sein kann. Also danke, Dingo, erstmal für deinen Kommentar, wirklich super. da sollte man wirklich mal drüber nachdenken, was das für gefährliche Konsequenzen haben kann. Ja, also ich gehe auf solche Dinge eigentlich nicht mehr. Selbst ich könnte auch hingehen, es ist kein Problem. Ich trinke auch nicht mehr. Also diese ganzen Gefahren, denen bin ich mir bewusst, weil das Problem mit Alkohol ist ja auch wirklich in gleichem Maße wie das Ego steigt durch den Konsum von Alkohol, in gleichem Maße sinkt oder wahrscheinlich sogar in doppeltem Maße sinkt auch das Fähigkeitslevel, eine Auseinandersetzung mit einem anderen Mann adäquat bestehen zu können. Also ich sage mal, wenn ich die ganzen Besoffenen immer so rumlaufen sehe, wenn man mal unterwegs ist mit den Jungs oder so, das sind ja logischerweise keine Gegner. Ich sage mal, jemand, der jetzt wirklich 2,5 Atü auf dem Kessel hat, der ist ja jetzt in dem Sinne kein Gegner für einen Mann wie mich jetzt beispielsweise. Wie gesagt, ich bin 1,84 groß, wiege 90 Kilo. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Überkämpfer, aber ich lasse mir halt auch nicht die Butter vom Brot nehmen. So, ich würde nie jemanden aggressiv angreifen, aber wenn jetzt jemand mich testen wollte, dann würde ich den, also ich bin bereit, mein Leben mit meinem Leben zu verteidigen. Ganz einfache Geschichte. Aber andernfalls, worauf ich hinaus wollte, ein Betrunkener ist ja kein Gegner für einen nüchternen Mann. So, der Betrunkene aber glaubt jetzt mit diesem übersteigerten Ego, weil er jetzt getrunken hat, sein Fähigkeitslevel wäre ja jetzt sein Ego, sein Mut, alles ist gewaltig nach oben gestiegen. Und er berücksichtigt aber in dieser Situation als Betrunkener nicht mehr, dass sein Fähigkeitslevel, seine Geschwindigkeit, seine Reaktionsfähigkeit alles so low ist, dass, wie gesagt, der kann sich gar nicht wehren. Also wenn man den jetzt angehen würde und mit dem Ziel, den jetzt auszunocken, das ist ja jetzt keine höhere Kunst. Und das ist halt auch die Gefahr, wenn man jetzt selber dieser Betrunkene ist. Darüber sollte man mal nachdenken und das sollte man sich bewusst machen. Diese übersteigerte Aggression, dieser Mut, dieser Kampfeslust, die der ein oder andere Mann dann empfindet, ist eine schöne Illusion und die kann ganz gewaltig ins Auge gehen. Also danke, Dingo 1987 Karlsruhe, für deinen Kommentar. Da sollte wirklich mal jeder mal drüber nachdenken, was das für eine fiese Variante des Shittests ist. Und mir ist das tatsächlich auch schon mal in ähnlicher Art und Weise passiert. Es war bei mir so, ich hatte nichts getrunken. Das war meine Ex-Freundin lange her, also Ex-Ex-Ex quasi. Das war, die hatte die Medizinstudentin, nenne ich ihn mal. Die hat Medizin studiert, ist jetzt Ärztin an der MH. Und dieses Mädel hat mit einer Freundin gefeiert im DAX und hat mich dann gebeten. Und so war ich dann früher, Blue Pill, schrecklich. Ich habe dann nur auf ihren Anruf gewartet, also nicht direkt gewartet, aber ich ging dann davon aus, es war so besprochen, sie ruft mich dann irgendwann an, wenn sie nach Hause will. Also war ich auf Abruf, um sie abzuholen. So ein Schwachsinn, mach was du willst, du Pflaume. Und wenn du das machst, bist du auch nicht mehr meine Pflaume, würde ich sagen, bleib gleich da. Das heißt, also heute habe ich da ein ganz anderes Mindset, aber damals war das halt so. Und dann rief sie irgendwann an, um kurz nach zwei, dass ich sie dann bitte abhole. Mir war schon gut angeschossen vom Alkohol, habe ich schon gemerkt. Okay, ich bin dann losgefahren. In Hannover das DAX, ich weiß nicht, der eine oder andere wird sich da sehr gut auskennen. Das ist ja da bei dieser Brücke, das ist ja diese Brücke, die darüber führt, mit diesen Autos, die da drunter hängen in Hannover. Und am Raschplatz, da wo auch dieses AP5 Casino, also auf der anderen Seite des Bahnhofs, nicht mit dem Pferdeschwanz, sondern die andere Seite. Und da war sie dann am DAX, ich hatte da vorne aber irgendwie keinen Parkplatz, da standen so viele Taxen rum und sie stand noch nicht draußen, also musste ich weiter rumfahren und mir irgendwo einen Parkplatz holen. Und dann bin ich auf die Rückseite des Bahnhofs quasi, da bei diesem AP5, dieses Spielcasino mit den doppelten Zebrastreifen da hinten weiter lang zum Gerichtsgebäude gefahren, habe mein Auto da irgendwo beim Amtsgericht da irgendwo so in der Längsstraße abgestellt und ja, bin dann zu Fuß dahin, um die Mädels zu holen. Ja, soweit erstmal alles gut, ich habe die dann auch gefunden und dann sind wir los. So, und auf dem Rückweg standen dann irgendwo auf dem Bürgersteig, ich habe die schon von 300 Metern Entfernung gesehen, auf unserem Weg direkt standen dann so 8 oder 11 junge Männer, so in meinem Alter damals, ich war, wie alt war ich denn? 25 ungefähr, ich war 25, 26, standen da 8 bis 11 junge Männer so in meinem Alter. Und die standen ganz locker auf dem Bürgersteig und haben zusammen da ihr Bier getrunken, haben geschnackt, haben geraucht und alles völlig unkritisch. So. Und ich wollte dann mit meiner Freundin daran vorbeigehen, habe sie so an der Hand genommen und ich bin dann schon so auf die Straße, weil für mich gehört sich das nicht, wenn da eine Gruppe steht, dann geht man nicht durch die Gruppe durch, dann geht man an der Gruppe vorbei. Alles andere ist Provokation. Das ist doch logisch. Wenn ich da mit meinen Jungs stehe und wir würden uns unterhalten und einer meint, er müsste da jetzt mitten durchgehen, das ist jetzt nicht die feine Art. So, und das muss man nicht nachts um zwei auf einem Samstagabend auf besoffene Art und Weise und so weiter. Man will ja nichts heraufbeschwören. Also zeigt mal ein bisschen Respekt. Ich habe sie genommen und wollte dann, weil der eine stand genau auf der Bürgersteigkante zur Straße. Da standen dann auch so zwei und die anderen dann da so näher am Haus und standen halt da überall auf diesem Bürgersteig. Und ich wollte dann einfach kurz über die Straße um die rumgehen und habe sie auch genommen. Und was macht sie in dem Moment? Rempelt den letzten der auf dem Bürgersteig, also direkt an der Kante steht quasi, an der Bordsteinkante, rempelt den an, weil er ihr wohl keinen Platz gemacht hat. Und dann ging die Situation schon los. Ich habe mit nichts Bösem gerechnet. 2 Uhr, ich war müde, ich habe schon zu Hause gezockt am PC, ich habe vielleicht auch schon kurz gepennt. Ich wollte eigentlich nur noch nach Hause und meine Ruhe haben. Und auf einmal, und das ist auch eine fiese Form, wenn es denn ein Shit-Test war, aber es ist eine richtig dreckige Form eines Shit-Tests, weil sie hat den angerempelt. Wie gesagt, es waren 8 oder 11 Mann, fragt mich jetzt nicht mehr genau auf die Zahl, ob es jetzt 7 waren oder 9, aber es waren eine ganze Menge. So, sagen wir einfach 10. Und naja, ich sie jedenfalls genommen und wollte dann mit ihr über die Straße abbiegen und dran vorbeigehen. Sie rempelt den einen an. Und dann ging das gleich los. Der Typ gleich, was rempelst du mich an, sagt er. Und da war er sogar im Recht. Und meine damalige Freundin baut sich gleich von dem auf, wen nennst du hier so und so. Und hat sich gleich wie so ein Kämpfer vor ihm aufgebaut. Und er auch gleich, was willst du denn jetzt von mir? Und ich dann gleich dazwischen, ich sag, ich beruhig dich, sag ich, die ist voll, sag ich, das meint die nicht so. Ich sie weggeschoben. Dann er, der Freund von den anderen, also der... Ein Freund von ihm hat ihn dann auch, ja komm, kein Stress jetzt. Und ne, also ich habe schon in seinem Blick gesehen, der hat meine Freundin gehasst, mit Recht. Ich hätte die auch gehasst. So, und ich schieb meine Freundin weg und die wieder nach vorne an mir vorbei, also völlig ausgerastet und wollte richtig rein in die Situation. So, zum Glück ging das dann glimpflich. Ich konnte sie dann da rausnehmen, sie wegschieben aus dieser Situation. Die anderen Jungs haben auch gemerkt, okay, ich will da auch keinen Ärger mit denen und keiner will eigentlich Ärger. Und das muss jetzt hier aufhören. Und deswegen haben die ihren Mann dann auch beruhigt. Ich habe meine Mistpflaume mitgenommen. Aber wie heftig das gewesen wäre. Also, wenn er jetzt nämlich ihr eine geknallt hätte, wäre ich wiederum reingegangen, hätte ihm eingeknallt und wäre in einer Unrechtsposition gewesen. So, und in dem Moment brauche ich euch nicht erklären, was dann mit mir passiert wäre, wenn da 10 Leute meinen, sie müssen mich jetzt auch noch zurechtweisen. Also, dagegen kannst du als Mann dann nicht bestehen. Ja, solche Dinge können dir dann plötzlich passieren. Und das Erschreckende ist, du sitzt dann um 1 Uhr noch zu Hause, spielst gemütlich mit deinen Jungs eine Runde PUBG zum Beispiel, denkst dir nichts Böses, steigst in dein Auto, um die in Hannover abzuholen und im schlimmsten Fall liegst du dann eine Stunde später abgestochen auf dem Boden. Weil deine Freundin dich shit testen musste. Also danke Dingo 1978 Karlsruhe für deinen Kommentar. Genauso ist mir das auch passiert. Ich bin wirklich glimpflich aus der Nummer rausgekommen. Ja, darüber sollte man nachdenken. Und deswegen auch beim ersten Beispiel, worüber ich jetzt am Anfang gleich dieses Videos hier gesprochen habe, deswegen sollte man sich nicht emotional investieren in so eine Frau. Wenn sie meint, sie muss jetzt mit einem anderen Typen da flirten, ja, sie ist Gemeinschaftseigentum, du kannst sie behalten. Nimm sie, es ist mir völlig egal. Wir brauchen darum nicht kämpfen. Ich brauche mein wertvolles Leben nicht aufs Spiel setzen für so ein unloyales Exemplar. Das habe ich überhaupt nicht nötig. Mein Leben ist viel zu schön dafür. So, das ist völliger Schwachsinn. Um nichts zu kämpfen, um etwas zu kämpfen, was mir nie gehört hat, nie gehören wird. Darum brauche ich nicht kämpfen. Das ist eine schöne Illusion. So, und das sind also wirklich, das sollte man sich als Mann bewusst machen. Und auch ich habe es früher nicht gewusst und hätte ohne weiteres in so einer Situation wirklich maximal verbrannt werden können und hätte mich auch selber verbrannt, muss ich sagen. Und deswegen kann ich nur sagen, danke MGTOW, danke Red Pill, danke. Einfach danke an diese komplette Philosophie. Man muss es wissen als Mann. Und das ist die wahre Superkraft. Dann seid ihr safe. Weil mir ist das völlig egal, ob irgendein Mädchen, es kann ja nicht mein Mädchen sein, also es ist irgendein Mädchen. Und wenn irgendein Mädchen in Hannover feiern will mit ihren Freunden, soll irgendein Mädchen in Hannover feiern mit ihren Freunden. Und wenn irgendein Mädchen dann irgendwie wieder nach Hause kommen will, dann soll sie in irgendein Taxi steigen. Was hat das mit mir zu tun? Gar nichts mehr. Ich will mein Training, ich will morgen früh joggen gehen, ich will meine 10 Kilometer durch den Wald machen. Ich will nicht in Hannover blutend auf dem Boden liegen. Für nichts, weil sie mich shit testen musste. Keine Chance, keine Chance. Ich habe noch so ein schönes Leben vor mir. Ich habe noch 38, 40 Jahre Zeit. Ich kann noch ein Imperium aufbauen. Und wegen so einer mittelmäßigen Pflaume sitze ich nachher im Rollstuhl oder kann meinen Sport nicht mehr machen, weil ich weil ich schön zusammengewichst wurde. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. So ein Auge ist ruckzuck raus und all solche Geschichten. Ich weiß das alles zu schätzen und deswegen danke, MGTOW. Wirklich danke. Muss ich so sagen. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Danke nochmal, Dingo 1978 Karlsruhe, für deinen Kommentar von heute Morgen. Hat mich inspiriert, wie du merkst. Ja, schreibt mir gerne was in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen hoch für dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir auch einen Daumen hoch für dieses Video, wenn es euch nicht gefallen hat. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Daumen hoch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr mir nicht schon ein Abo dagelassen habt. Sonst sagt euren Freunden, dass sie mir ein Abo dalassen sollen, weil dieser Content kann Leben retten. Danke, Männer. Bis morgen. Tschüss.